Erster Gott sprach zu Micha aus Moreset. Das war zur Zeit der Könige Jotam, Ahas und Hiskia. Er sah Dinge über Samaria und Jerusalem. Zweiter, alle Völker sollen zuhören. Die Erde soll gut aufpassen. Gott spricht aus seinem heiligen Tempel. Er ist ein Zeuge gegen euch. Dritter, Gott verlässt seinen Platz im Himmel. Er kommt auf die Erde herab. Er geht über die Berge. Vierter, die Berge schmelzen unter ihm. Die Täler teilen sich wie Wachs im Feuer. Wasser fließt den Berg hinab. Fünfter, das passiert wegen der Sünden von Israel. Samaria und Jerusalem dienen falschen Göttern. Sie machen Fehler gegen Gott. Sechster, Gott macht aus Samaria einen Steinhaufen. Er wirft die Steine in das Tal. Er macht den Boden leer. Siebter, die Menschen schlagen die Götter kaputt. Das Feuer verbrennt alle Geschenke. Gott zerstört alle Bilder. Achter, deshalb weine und schreie ich laut. Ich gehe barfuß und ohne Mantel. Ich heule wie ein wildes Tier. Neunter, die Wunden kann niemand heilen. Das Unglück kommt bis nach Juda. Es erreicht das Tor von Jerusalem. Zehnter, erzählt es nicht in der Stadt Gad. Weint dort nicht. In Bethlehem wirft ihr Staub auf euch. Elfter, die Bewohner von Saphir gehen nackt weg. Die Bewohner von Zanan bleiben im Haus. In Beth-Haizel weinen die Menschen laut. Zwölfter, die Bewohner von Marot hoffen auf Hilfe. Aber Gott schickt Unglück bis zum Tor von Jerusalem. Dreizehnter, spannt die Pferde vor die Wagen in Lachis. Ihr habt Jerusalem zur Sünde geführt. Ihr habt Fehler gemacht. Vierzehnter, gebt der Stadt Moreset Gad Geschenke zum Abschied. Die Häuser von Achsib lügen die Könige an. Fünfzehnter, ein Feind kommt zu den Menschen in Maresa. Die Anführer von Israel fliehen nach Adulam. Sechzehnter, schneidet eure Haare ab. Seid traurig wegen eurer lieben Kinder. Macht euren Kopf kahl wie einen Geier. Eure Kinder müssen weit weggehen.